先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。 Ja, zu Deutsch willkommen im Tomasio's Club. Heute mit Eske Bockelmann von Um die Ecke aus Chemnitz. Über den es im Netz heißt, er sei einer von zwei Chemnitzer Intellektuellen. Der zweite ist dann? Burkhard Müller. Der ist Burkhard Müller, mit dem Sie zusammen auch Literatur vorstellen, was dann auch von einem Radio ins Netz gestellt wird, aber leider nicht frei ist, so wie der Tomasius Club seine Podcasts frei ins Netz stellt. Das kostet 2 Euro mindestens bei Radio T, habe ich gerade noch nachgeguckt. Ach so, ja, ja, zum Runterladen. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich weiß, dass man die CDs da beziehen kann. Ja. Also endlich unzensiert, sozusagen frei erhältlich hier. Herr Bockelmann, mit einem Buch, was nicht gerade letztes Jahr erschienen ist, sondern vor 4 Jahren. Ja. Aber wie das Vorwort sagt, das muss ja Epoche machen. Das hat es wahrscheinlich dann in der Zwischenzeit. Also als neugieriger Leser würde mich 2, 3 Dinge interessieren. Einmal, was ist passiert, seitdem das Buch erschienen ist, weil das Buch so voller Verkündigung auch ist, was dann geschehen könnte. Dann natürlich, was steht in dem Buch in groben Zügen. Und dann würde mich tatsächlich auch interessieren, wie kommt man darauf und wann kommt man darauf? Ja. Also, Sie können sich jetzt allerdings leider nicht darauf einrichten, einen richtig geordneten Vortrag zu halten. Wir werden Sie dann immer unterbrechen. Ja, aber gerne. Fangen Sie doch mal an, eine der 3 Fragen zu beantworten. Oder Claudia, musst du noch was vorweg sagen? Ja, also nur damit man mal weiß, wie es losgeht. Dieses Buch ist die Geschichte einer Entdeckung. Und es hat Kapitel, die heißen Eintritt oder Bürgersteig oder Rhythmus. Und dann arbeitet man sich durch so viele einzelne Autoritäten. Und am Schluss haben wir dann ein Kapitel, das heißt von absoluter Erkenntnis. Also in diesem Buch ist alles drin. Ja gut, also vielleicht die erste Frage. Was ist in diesen 4 Jahren, die es jetzt erschienen ist, passiert. Also es hat noch nicht Epoche gemacht. Also das, es bezieht sich immerhin auf, sag mal, die letzten 400 Jahre. Also es ist eine Monographie sozusagen dieser Neuzeit, die um 1600 beginnt. Eben Monographie eben vor allem dieser Zeit, in der dieses Neue, was die Neuzeit ausmacht, eben beginnt. Und ich hoffe, dass es also nicht ganz so lang braucht, dieses Buch um Epoche zu machen, wie die Zeit, die es darstellt, also oder die es umreißt und eben zu erklären versucht. Und ja, es umfasst natürlich wirklich viel. Vielleicht kann man es mal zusammenfassen, ohne jetzt diese 500 Seiten irgendwie zu umreißen. In diesen 4 Bereichen, die da berührt sind. Das sind also 4 große Kapitel. Es beginnt eigentlich mit einem ganz peripheren Bereich, eben dem Rhythmus, der Rhythmuswahrnehmung. 2. Kapitel ist eben eigentlich Gesellschaftsgeschichte, nämlich eigentlich die Geschichte des Geldes in der Hinsicht, wann geht das Geld eigentlich in seine Neuzeit über. Das ist vielleicht überhaupt eine Entdeckung, dass das Geld nicht einfach immer nur Geld ist. Dass wir sagen, nicht sobald es Geld ist, dieses Ding ein für alle Mal das bleibt, was es war, sondern dass es wirklich eine Neuzeit des Geldes gibt. Was wir momentan erleben, gehört in diese Neuzeit des Geldes und wäre zum Beispiel eben in den Jahrhunderten vorher nicht möglich gewesen. Also 2. Bereich, nur diese 4 Bereiche mal kurz. Ja, machen Sie die anderen schnell, weil dazu hätte ich jetzt gleich eine Frage. Genau, also 3. Bereich, Naturwissenschaften. Warum gibt es Naturwissenschaften? Erkläre ich kurzerhand. Und 4. Bereich, warum oder wodurch entsteht die neuzeitliche Philosophie, also Philosophie in unserem neuzeitlichen Sinn. Also das Buch liest sich sehr gut, es ist schön geschrieben, es ist plausibel geschrieben. Es überzeugt mich überhaupt kein bisschen in keinem dieser Kapitel. Ich muss aber halt zugestehen, ich will jetzt nicht so frontal nachfragen, Sie geben da sicher jetzt gut Auskunft, zum Beispiel, was das mit dem Geld auf sich hat. Ja? Also Sie sagen, was gerade geschieht, Börsenkrach und so weiter oder Börsenzusammenbruch, Entwertung da dieser Wertpapiere, das hätte was mit dieser Neuzeit des Geldes zu tun, mit der Neubewertung des Geldes. Und müsste man aus Ihrem Buch heraus nicht eine gegenteilige These formulieren oder einen gegenteiligen Verdacht? Sie sagen, Geld steht in einer unaufhebbaren Beziehung zur Ware, vermittelt über den Wert. Das ist also dieses Taktverhältnis, was Sie da auch analysieren, und binden also das, was Sie über das Geld sagen, im Grunde an diese Äquivalenzbeziehung. Sie gehen gerade nicht ein auf diese Spekulation mit dem Geld, auf das, was Geld auch noch ist, jenseits des Äquivalenz eines Warenwertes. Mhm. Und insofern müssten Sie doch vor diesem Phänomen, zumindest philosophisch, einigermaßen erklärungslos stehen, wobei Sie ja dann in guter Gesellschaft wären. Sie anderen können es ja auch nicht erklären. Mhm. Gut, es beruhigt mich ja, dass Ihre schlechte Meinung von dem Buch offenbar darauf beruht, dass Sie das nicht genau genug gelesen haben. Ich hatte auf diesen pädagogischen Impuls gehofft. Klären Sie mich auf. Also Sie haben es sozusagen nur zur Hälfte gerade beschrieben, dieses Verhältnis zwischen Geld und Ware. Es ist halt jetzt, was sich tatsächlich ändert, ist historisch die Bedeutung dessen, was das Geld gegenüber der Ware eben ist überhaupt. Die ursprüngliche Beziehung von Geld und Ware ist die, auf der einen Seite steht ein kostbares Gut, das ist ich, eben klassischerweise, nicht ursprünglicherweise, aber eben bekanntesterweise eben Edelmetall, sagen wir einfach mal kurz Gold, klar gibt es auch andere, also ein wertvoller Gegenstand steht auf der einen Seite und jeder beliebige andere Gegenstand, der eben für irgendwas wert gehalten wird, auf der anderen Seite als Ware. Und Geld ist ja sehr, sehr lange nichts anderes als selber wertvolle Materie, gell? Also eine Substanz, die man auf jeden Fall in die Hand nehmen kann. Und was wir heute erleben und der Übergang dazu, der vollzieht sich eben im Laufe des 16. Jahrhunderts, im Übergang zum 17. Jahrhundert. Was wir heute haben, ist ja auf der Seite des Geldes nicht irgendeine selber noch einmal eine Ware. Ursprünglich steht ja das Geld auch als Ware gegenüber der anderen Ware gegenüber. Gell? Also das Gold ist ein Gegenstand und der Stuhl, den ich dafür kaufe, auch einer. Das sind also zwei Materien. Und insofern ist auch das Geld zwar eine herausgehobene Ware, aber es ist eine Ware. Das aus diesem, wenn man so will, primitiven Zustand erhebt sich das Geld in dem Moment, wo es seinem Wesen nach sich löst von dem wertvollen Gegenstand, nämlich letztlich, wenn man es ganz knapp fasst, zu Kreditgeld wird. Also das heißt, das Geld steht dann immer einer Ware gegenüber und natürlich ist es darauf angewiesen, irgendwelche Waren kaufen zu können, sonst ist es kein Geld mehr. Aber es muss nicht selber wie eine Ware mehr sagen, greifbar vorliegen. Für uns ist es vollkommen absolut selbstverständlicher Standard, dass das Geld, über das wir verfügen, in der Hauptmasse nicht in Form von irgendwelcher Münze oder auch selbst Scheinen uns in der Tasche steckt, sondern auf unserem Konto verwaltet wird. Das heißt, als bloße Zahl. Das heißt, da ist und eine Zahl, das ist ganz klar, das Geld, das auf unserem Konto in der Bank liegt, ist für die Bank Kredit, ist ein Mittel, mit dem sie, wo sie diesen Wert weitergibt. Also der liegt nicht da in Form von Münzen dort auf der Bank und so weiter. Also es ist, da wurde, ist also das Geld letztlich zu einem, also es gibt Geldzeichen noch dafür, aber sagen es, es löst sich von der Substanz. Ja, wenn das jetzt stimmt oder ich das so annehme, warum muss ich vor dieser Einsicht erstaunen? Was ist da Entdeckung dran? Das ist noch überhaupt keine Entdeckung. Das ist auch nicht meine Entdeckung, dass das der Fall ist. Ja, eben. mal dazwischen gefragt. Das hatte man doch alles schon mal bei Karl Marx gelesen, oder? Ja, um Gottes Willen, ja, ja. Ich, nenne ich um Gottes und Marxens ja, ja. Willen. Und das hat mich sehr gewundert. Sie sprechen von Sohn Rethe, mit dem Sie sich nicht so beschäftigen wollten, von Simmel. Und also alles, was Sie bisher beschrieben haben, scheint mir so, ja, Moment, banal. Wo ist jetzt der Clou daran? Schade, jetzt komme ich in die Situation, mich da verteidigen zu müssen. Ich habe jetzt nicht, dargestellt, was meine Entdeckung ist. Ich musste nur einen Irrtum, den Sie formuliert haben, zurechtrücken. Mehr nicht. Mehr habe ich jetzt nicht getan. Ja? Also ich habe, Sie sagten, gut, aber ich muss das jetzt nicht. Wir sind aber, wir lesen natürlich auch einseitig und lesen da Fehler hinein. Es geht aber trotzdem darum, es geht jetzt, Sie können und mich gerne korrigieren, das dauert dann wahrscheinlich länger, aber worum es mir ginge, wäre das Motiv Ihrer Arbeit herauszuschälen. Und Sie haben am Anfang sehr erstaunlich, für mich vollkommen verblüffend gesagt, dieses Buch wäre die Entwicklung einer These über die Frühneuzeit, über die Entstehung der Naturwissenschaft und so etwas. Obwohl ich schon sehe, dass es zur Hälfte damit angefüllt ist, hatte ich eigentlich vermutet, dass Ihr Buch die These exponiert oder das, was spannend an Ihrem Buch ist, wäre das, was Sie herausarbeiten an dem, was uns selbstverständlich ist und wir es deswegen nicht thematisieren können, weil es so selbstverständlich ist. Dieser Bruch, den Sie machen, einmal mit dem Takt und einmal mit dem Geld und wo dann auch die Äquivalenz herkommt. Und jetzt sagen Sie aber doch nochmal, vielleicht ist es jetzt auch schon wieder falsch und ich will Ihnen nicht zu viel Anlass zur Korrektur geben, sagen Sie doch einfach, wie das mit dem Geld weitergeht. Jetzt haben Sie das erzählt, diese moderne Funktionalität des Geldes. Und dann? Wir waren ausgegangen, also Ihre Frage war da gegangen, was hat das, was ich darlege, mit der gegenwärtigen Krise zu tun, weil ich gesagt hatte, dass das Geld in diese Art von Krise führen kann, hat zur Voraussetzung, dass es überhaupt zu Kreditgeld wird. Gell? Also diese Art von Finanzmarkt ist ohne ein Geld, das sich von der Substanz löst, vollkommen undenkbar. Um diese einfache Tatsache ging es. Sie hatten sich gewundert, dass das sozusagen im Einklang mit meinem Buch stehen kann. Also darf ich jetzt dann also zu den Dingen vielleicht kommen, ich habe jetzt ja nicht bisher noch überhaupt von nichts gesprochen, was ich jetzt entdeckt habe, tatsächlich. Ja. Naja, können wir ja mal noch machen. Sie koppeln ja da vier sehr verschiedene Bereiche und ich hätte jetzt als Mensch, der sich mit so etwas beschäftigen würde, gedacht, das sind vier verschiedene Gebiete. Also das ganze Buch fängt ja mit Metrik an. Das ist Bravo, zum ersten Mal reden wir im Thomasius-Club über Metrik. Ich bin begeistert. Und ja, dann gibt es also die Geldwirtschaft und die Philosophie. Und mir scheint ja, das, was Sie fasziniert, sind Kopplungen dieser verschiedenen Bereiche. Der Neuigkeitswert liegt jetzt weniger in dem einzelnen Bereich, sondern in der Kopplung, ja? Ja. Ja. Und vielleicht sagen Sie das nochmal deutlicher. Mhm. Der Titel ist ja wunderbar, Im Takt des Geldes. Kann man neidisch werden. Wo ist denn jetzt der Kick? Ja. Tatsächlich, also einfach in dem Ernstnehmen von Dingen, die bekannt sind. Genau. und jetzt, wenn man jetzt mal den Gang, sozusagen den Beweisgang, den dieses Buch nachverfolgt, genauso wie ich selber eben auf diese Dinge gekommen bin, wenn man dem nachgeht, dann geht es tatsächlich eben los mit diesem eigentlich sehr am Rande unserer allgemeinen Interessenlage liegenden Gebiet der Metrik, nämlich also die Tatsache, was wir als rhythmisch empfinden. Nämlich eben, wenn man es jetzt auf Verse bringt, geht es uns ins Ohr, wenn eben Verse laufen, der Esel ist ein dummes Tier, der Elefant kann nichts dafür. Das heißt also, schwer, leicht, schwer. So. Also dieser Wechsel von betont und unbetont und das ist in diesen Versen sehr einfach mit betont, unbetont. In der Musik ist es, geht es auch eben mit betont, unbetont, aber eben da sind es Taktteile. Taktschläge und die Töne können sich dann wiederum etwas komplizierter auf diesen Taktschlägen verteilen, aber jedenfalls haben wir da auch eben betont, unbetont. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Betont, unbetont ist für unsere Rhythmuswahrnehmung das entscheidende Moment. So, und das ist jetzt, da muss man nicht erst Marx lesen, das ist also noch, der hat auch nichts dazu geschrieben. Wie konnte er das verpassen? Also das jetzt, das Besondere ist nur, dass diese Art von Rhythmus eben nicht schon immer für Menschen rhythmisch war, sondern dass es eben sich ganz klar zeigen lässt, dass es mit dieser Art von Rhythmuswahrnehmung, also Rhythmuswahrnehmung heißt, dass man diese Art von Abfolgen, von Klangabfolgen eben als rhythmisch empfindet, dass es mit dieser Art von Rhythmus eben erst um diese Zeit, ungefähr eben um 1600 rum, beginnt. Das heißt, man hat sich dann mit diesem bekannten Faktum einfach mal der Tatsache zu stellen, dass etwas, was für uns ganz unwillkürlich und was uns wirklich in die tiefste Natur eingebrannt zu sein scheint oder einfach auch nur vielleicht in der Natur von Klang oder überhaupt zu liegen scheint, dass das historisch bedingt ist. Also dass es nicht einfach natürlich gegeben ist, auf welche Weise jetzt auch immer, durch unsere Menschennatur, unsere Wahrnehmungsapparatennatur oder durch die Natur von Klängen überhaupt. Da gibt es jede Art von Erklärung, die diese Verhältnisse unserer Rhythmuswahrnehmung natürlich mit irgendeiner solchen Natur erklärt. Und bisher gibt es ausschließlich solche Erklärungen. Wenn man aber erkennt, dass das erst so spät verhältnismäßig auch, so um 1600 rum, also nicht um die zwei Zeitenwende im Jahre Null oder irgendwas, sondern verhältnismäßig spät stattfindet, dann hat man sich eben dieser frappanten Tatsache zu stellen. Es gibt die Notwendigkeit, diese Veränderung in unserer Wahrnehmung historisch zu erklären. Und zwar eben, weil es ja auch jetzt nicht einfach weltweit einfach so ist, sondern eben in ganz bestimmten Gesellschaften, auch gesellschaftlich zu erklären. Also mit einer historisch-gesellschaftlichen Entwicklung das zu erklären. Ich würde mal gerne was aus der universitären Alltagspraxis einfügen. Und da Sie ja auch diese haben, ist es vielleicht bei Ihren Studenten anders. Also ich habe große Mühe oder viele jüngere Menschen, die auch nicht mehr mit dieser Rezitiertradition aufgewachsen sind, haben große Mühe, überhaupt das, was Sie hier jetzt skandiert haben, wiederzuerkennen. Und ich habe da allerlei probiert, von wegen Klopfen und Laufen. Und für mich ist es auch selbstverständlich, aber es scheint zu verschwinden. Also das wäre jetzt ein Phänomen, wo ich denke, da müssten Sie nochmal Stellung nehmen. Und das andere, Sie sagen, die meiste Musik und die meiste Rhythmuswahrnehmung funktioniert so, wie Sie jetzt das gerade beschrieben haben. Nun sind wir doch seit 100 Jahren auch mit außereuropäischer Musik vertraut. Und also so selbstverständlich scheint mir das nicht, wie Sie es darstellen. Erstmal ist für mich ja auch ganz wichtig festzuhalten, dass der Taktrhythmus eben tatsächlich etwas ist, was in Europa um 1600 entsteht, also im westlichen Europa, in diesen Gesellschaften und nicht weltweit. Das heißt, wir haben in anderen Gesellschaften, wir reden jetzt bisher einfach nur mal von Rhythmus, aber es muss jetzt ja auch mal kurz gesagt werden, dass ich diese Veränderung in unserer Rhythmuswahrnehmung eben auf die Veränderungen des Geldes zurückführe. Das heißt also, dass ich eine absolut stringente Bedingung, also Bedingtheit feststelle. Das Geld ändert sich historisch und daran werden wir gezwungen, ohne es zu wissen, in einer bestimmten Form zu denken. Und diese Form ist so aktiv, dass sie sich eben auch unter anderem auf unsere Rhythmuswahrnehmung legt. Das mit der Folge, dass eine Rhythmuswahrnehmung, die, ich spreche jetzt einfach mal grob von dem Jahr 1600, das ist mir klar, dass es jetzt also nicht Pung mit dem Gongschlag stattfindet, dass also mit der Wirkung, dass eine Rhythmuswahrnehmung, die vorher anders war, um diese Zeit so geprägt wird, durch diese Art Denkleistung, Wahrnehmungsleistung, die wir eben am Geld zu erbringen haben. So, wenn jetzt also das am Geld hängt, diese Veränderung, wenn das Geld so tief reinreicht, dann ist es doch natürlich Voraussetzung dafür, dass das Geld diese Veränderung gesellschaftlich durchmacht, dass also das Geld in einer solchen Gesellschaft, wie ich es jetzt vorhin genannt habe, zum Kreditgeld wird. Ja, also die Brücke ist die Abstraktion. Eine Abstraktion, in der wir sozusagen das Geld denken müssen. Gell? Und eben eine höhere, eine andere Abstraktion, als sie bisher eben am Geld hing, solange das Geld selber notwendig kostbares Ding war. Wenn also die Rhythmuswahrnehmung in anderen Gesellschaften, in denen diese Geldentwicklung nicht stattgefunden hat oder sehr, sehr, sehr viel später stattgefunden hat, wenn es dort also Rhythmen gibt, die, oder um es zusammenzufassen, einen allgemeinen Begriff dafür zu bilden, eine Rhythmik gibt, die nichts mit Takten zu tun hat, dann ist es für mich der allerwichtigste Beleg dafür, dass es also diese Art gesellschaftlicher Bedingungen gibt. Ja, und Sie sagen ja denken müssen, weil Sie dem eben auf der Spur sind, was uns zu bestimmten Wahrnehmungsformen führt, die wir gewissermaßen nicht hintergehen können. Was ja dann einmal die Frage nahelegt, wie kommt man dann trotzdem zu einer gewissen, also kritischen Distanz dazu, wie kann man dann Ihr Buch schreiben? Aber nochmal innerhalb Ihrer Erzählung wäre dann für mich fraglich, wie würden Sie jetzt einen sehr skeptischen Leser überzeugen wollen von dieser Bedingtheit, wo doch auch eine Parallelität behauptet werden könnte? Also selbst wenn beides stimmt, selbst wenn es stimmt, dass diese Taktwahrnehmung uns sozusagen zur zweiten Natur geworden ist, genauso wie die Kreditform des Geldes uns zur zweiten Natur oder Denkform geworden ist. Warum sind das nicht zwei parallele Ereignisse? Mhm. Es gibt ja noch sehr viele andere Dinge, die man für denselben Zeitraum auch annehmen könnte. Mhm. Und sie kümmern sich auch nicht so sehr um traditionelle Theorien. Also Sie haben eine sehr schöne Auseinandersetzung mit Bacon drin, wo Sie dann auch ein bisschen auf die Sekundärliteratur eingehen und im Grunde, was ich sehr überzeugend finde, versuchen, Bacon so zu begreifen, dass man ihn nicht in einem sehr primitiven Sinne als Beginn der Naturwissenschaft irgendwie auffasst. Und Sie nehmen also ganz gute Distanzen zur traditionellen Naturwissenschaftsgeschichte und so. Und trotzdem, also trotzdem ich sehe, dass Sie da ein Kenner auch der Quellen sind und sich also auch regelrecht einlassen, das auch quasi als Ethos, also als regelrecht inszenieren, auch das Einlassen, auch vom Leser Aufmerksamkeit fordern, kann ich trotzdem Ihnen eigentlich nur so zustimmen nach dem Motto, ja, das ist wahr, das stimmt auch mit dem Geld und mit dem Takt. Aber ich sehe nicht, wie Sie mich überzeugen können, dass das zwingend zusammengehört, außer dass ich mir sozusagen einreden muss, das, was ich nicht mir bewusst so vor Augen stellen kann, das gehört irgendwie zusammen. Mhm. Also es ist so, die Frage wäre jetzt Ihre Frage, also wir haben das Phänomen der Taktwahrnehmung, dort kann man beschreiben, da geht es jeweils um zwei Elemente, die man verbindet. Das ergänze ich jetzt, also nämlich das betonte Element auf das unbetonte. Also einfach eigentlich zwei Elemente verbindet man und setzt dieses Verhältnis von betont und unbetont selber erst rein. Dem entspricht eben das, entsprechen diese beiden Elemente, die wir beim Geld haben. Auch beim Geld haben wir immer zwei Elemente zu denken, nämlich ein Element Wert auf Seiten des Geldes und ein Element Wert auf Seiten der Ware. Ohne diese Doppelung der Elemente hat Geld seine Funktion nicht, weil es ja dann nichts leisten würde, nämlich den Wechsel der Ware vom Besitzer zu Besitzer nicht leisten würde. Auch hier haben wir zwei Elemente. Ist noch etwas komplizierter, eben in welchem Verhältnis diese beiden Elemente zueinander gesetzt werden. Aber lassen wir mal das zu sagen, das ist das einander Entsprechende, damit Sie sich überhaupt was darunter vorstellen können, wie um Himmels Willen kann überhaupt Rhythmus was mit Geld zu tun haben. Beim Taktrhythmus geht es immer um das Zusammenordnen zweier leerer Elemente, in dem Fall Zeitelemente, und beim Gel und Vari das Zusammenordnen zwei leerer Elemente, nämlich Wertelemente, Elemente von Wert. So, Ihre Frage wäre jetzt, gut, wir sehen, dass das hier so ist beim Takt und irgendwie entsprechend am Geld. Aber was zwingt uns jetzt anzunehmen, dass wirklich das eine, nämlich die Leistung, zwei Elemente zusammenzubinden beim Hören im Taktrhythmus, was zwingt uns anzunehmen, dass diese Leistung bedingt ist, also Ergebnis dessen ist, was wir da am Geld zu leisten haben? Das ist natürlich tatsächlich mit Abstand die schwierigste Frage. Und wir könnten Ihnen entgegenhalten, es gibt auch Schwarz und Weiß und es gibt Sonne und Mond und es gibt ganz unendlich viele Phänomene, die zu zweit dort auftauchen. Ja, genau, oder ich kann auch gleich Signifiant und Signifié sagen. Ja, genau. Warum nun gerade das? Genau. Wunderbar. Genau. Die Debatte wurde schon geführt, offenbar. Nein, die wird im Buch schon geführt. Es ist natürlich... Das ist ein anderer Einwand. Ich komme noch auf Ihren zurück, denn er ist ja noch nicht beantwortet. Oder Ihre Frage. Mal kurz, also das ist die Frage, man hat doch immer schon, also in vielen, vielen Bereichen, immer mit zwei Elementen zu tun. Eben Schwarz-Weiß, Tag, Nacht, Mann, Frau, groß, klein, oben, unten, rechts, links und so weiter. Und die gibt es nicht erst seit 1600, sondern schon bedeutend länger. Warum also sollten wir eine solche Zweierordnung, wie sie im Takt vorliegt, warum sollten wir das nicht zum Beispiel solchen Dualitäten, also solchen Dualismen entnehmen? Gut, könnte ich ja sagen, eben. Der Takt ist eben jünger als rechts und links und oben und unten und schwarz und weiß und Mann und Frau. Also können eigentlich schon deshalb solche Art von Dualismen dafür niemals den Grund abgeben. Für eine solche historische Veränderung fällt sowas einfach komplett flach. So. Aber das ist nur sozusagen ein Argument, warum das einfach keine Rolle spielt. Das finde ich aber schon ein wichtiges Argument. Also würden Sie das die Historizität nennen oder so etwas? Also könnte in einer anderen Sprache, es gibt einen Anfang. Vorher gab es das eben nicht. Ja, ganz genau. In beiden Sinnen. Ja, genau. Also soweit bin ich mit Ihnen. Und das nächste, der schwierigere Schritt ist, aber das ist sozusagen der Schritt, der wirklich ins Zentrum dann führt. Und aber da wird es eben leider etwas weniger anschaulich als so schön mit Mann, Frau, groß, klein, rechts, links. All diese Dualismen haben ihren bestimmten Inhalt. Gell? Ein Mann ist ein Mann. Mein Satz, Moment. Ach so, gut, Männer haben keinen Inhalt, gut. Machen wir also rechts, links oder was machen wir denn, schwarz, weiß. Schwarz ist für sich eine Farbe und nicht einfach nur die Absenz von Weiß. Und Weiß ist für uns auch eine Vorstellung, die nicht einfach nur sich dadurch bestimmt, dass sie nicht schwarz ist. Sie haben auch Himmel und Hölle als Beispiel. Himmel und Hölle, genau. Himmel und Hölle, auch Himmel, genau, also an dem führe ich es dann, glaube ich, am genauesten aus oder an dem Beispiel im Buch. Auch Himmel ist nicht einfach nur eine Sphäre, deren Inhalt uns dadurch bestimmt ist, dass sie nicht Hölle ist. Natürlich ist sie auch nicht Hölle, aber Hölle ist eben, hat Bestimmungen, hat Eigenschaften, die sich im Himmel nicht finden, und der Himmel hat Eigenschaften, die sich in der Hölle nicht finden. Aber das sind sagen inhaltliche, wie ich das nenne, inhaltliche Dualismen. Also jedes der zwei Teile hat für sich eine Bestimmtheit. Das sagen Sie auch von rechts und links, und da habe ich es dann wieder nicht verstanden. Sie sagen, rechts sei nicht nur das Gegenteil von links. Genau, das ist mir ganz wichtig. Und dafür, weil das die schwierigsten Dinge sind. Und dafür führe ich an, was rechts und links anfängt, da kann man ja wirklich sagen, bei oben und unten, rechts, links, bei sowas kann man sagen, ja, was ist rechts? Rechts ist genau das, was eben nicht links ist. Und da hat man schon eine strikte Zweiteilung. Bei Schwarz und Weiß kann man ja sagen, ja, Schwarz, das Gegenteil von Schwarz ist auch Gelb, könnte man ja auch sagen. Also es gibt sozusagen 100.000 oder unsere Computer leisten mehrere Millionen Farben, die daneben das Schwarz treten könnten. Aber bei sowas rechts-links können wir schon sagen, Moment, also da gibt es wirklich nur, das ist eine strikte Festlegung auf Seiten. Aber auch da, erzähle ich, oder da bin ich dankbar für eine Erzählung, die ich auch nicht entdeckt habe, die der große Neurologe Oliver Sacks eben erzählt. Ich weiß nicht, ist der Ihnen Begriff, Awakenings war mal ein Film, oder eben der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, diese wunderschöne, wurde auch auf dem Theater gespielt, The Man Who von Peter Brooks auf die Bühne gebracht. Und übrigens hat auch Peter Brooks diese Szene rechts links auf die Bühne gebracht. Und das ist wichtig, vielleicht auch, weil es auch gleich mal zeigt, was es heißt, was unsere Wahrnehmung leistet. Wir leisten unzählige synthetische Leistungen, erbringen wir andauernd mit unserer Wahrnehmung, damit wir nur diese Wirklichkeit, die uns überhaupt problemlos erscheint, damit die überhaupt so problemlos sich zusammenfügt. Und unter anderem auch eben zum Beispiel rechts-links. Dass wir rechts und links unterscheiden können, heißt, wir haben eine bestimmte Vorstellung, was rechts ist. Wir haben eine bestimmte Vorstellung, was links ist. Wir haben nicht nur rechtes Auge und linkes Auge, sondern wir haben auch eine innere, etwas, was wir innerlich erstmal denkerisch leisten, was eine Leistung, die uns rechts bestimmt als rechts und links als links. Und zwar nicht nur eben in Verbindung mit dem anderen. Wann kann man solche synthetischen Leistungen am besten feststellen? Dann, wenn sie mal kaputt gehen, also wenn sie nicht erbracht werden, also wenn sie schief gehen. Und solche Fälle, eben, dass sowas schief geht, solche Fälle hat der Neurologe vor sich. Und Oliver Sacks eben als Neurologe beschreibt ja den Fall, eben eine Frau, die, ich glaube, den Begriff von rechts nicht hat. Das heißt nicht, dass sie rechtsblind ist, die sieht genauso wie alles, aber es gibt für sie diese Vorstellung rechts nichts. Das heißt, wenn sie einen Teller Erbsen vor sich hat, dann isst sie nur die Erbsen, die links auf dem Teller liegen. Und die Grenze und, gezogen? In der Mitte ist die Grenze gezogen. Also, und dann kann man ja sagen, ja, warum guckt sie nicht nach rechts? Ja, weil es für sie rechts nicht gibt. Das, Oliver Sacks erzählt, wenn die jetzt also die rechte Seite vom Teller auch noch essen will, dann gibt es nicht den einfachen Hinweis, bitte, rechts liegt auch noch was. Nein, die Frau muss sich komplett nach links drehen. Sie hat ja nur die Vorstellung von links, dreht sich so lang, bis die Erbsen von links wieder in ihren Vorstellungsbereich kommen. Und dann isst sie die Erbsen auch, aber wahrscheinlich auch nur zur Hälfte. Das war jetzt ein langer Bogen, der uns auch zeigt, wie unterhaltsam das Buch sein kann. aber wir sind ausgegangen davon, dass das inhaltliche Oppositionen sind oder Dualismen, die sich unterscheiden von dem Takt und dem Geld. Ja, genau. Und Sie sagten ja das mit dem Rechts und Links. Also, was ist daran inhaltlich? Das heißt, die Vorstellung von links ist eine für sich bestehende Vorstellung, die nicht nur in der Negation von rechts besteht. Denn das zeigt sich dieses Beispiel. Gell? Hier fällt also die Vorstellung von rechts aus, es gibt aber die Vorstellung von links. Das heißt also, es geht ja jetzt hier nur nicht um irgendwelche logischen, rein logischen Dinge, sondern etwas, wie unsere Wahrnehmung arbeitet. Ja. Und insofern, da ist, und dieses Beispiel zeigt, dass also selbst solche Dualismen wie rechts und links nicht einfach so in uns definiert sind. Links ist das, was nicht rechts ist. Ja, aber wir kamen doch dahin, weil Sie sagten, um zu erklären, die Historizität, dieses Auftauchen von Takt in der modernen Fassung und von Geld sei eben nicht anthropologisch ewig, sondern dass er eben historisch bestimmt. Und das zu beschreiben, würde wegführen von solchen Beispielen wie Himmel und Hölle und rechts und links. Man müsste da eine andere Denkform ansetzen. Genau. Und so. Das wäre doch das. Genau, ganz genau. Also was wir jetzt also beschrieben haben, sind Dualismen, die sich anders verhalten als das, was um 1600 neu kommt. Als der Dualismus, der also diese beiden Elemente da verbindet. Und so, jetzt also ist es mal nötig, den zu beschreiben. Wenn ich gesagt habe, alle diese anderen Dualismen haben ihren Inhalt, also beide Seiten sind für sich irgendwie bestimmt. Okay? Mhm. Das heißt, jetzt darauf lege ich deswegen so viel Wert, weil eben dieser Dualismus, diese Zweiheit, die jetzt aufkommt um 1600, eine ist, in der beide Seiten keinerlei Inhalt haben. Das heißt, das ist ein reines Verhältnis, ein Verhältnis, das wirklich nur darin besteht, dass die eine Seite nicht die andere ist. Die andere Seite ist nur darin bestimmt, dass sie nicht die andere ist. Das ist ein zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ein reines Verhältnis. Das ist das Verhältnis von Ja-Nein, von 1-0. Ja, also und dieses nicht inhaltliche Verhältnis, das entsteht, dass wir darin denken können, das ist uns heute überhaupt keine Schwierigkeit, natürlich nicht. Ja, das ist uns heute absolut unwillkürlich möglich. Aber ein reines Verhältnis, das sich also von allem Inhalt löst und in diesem reinen 1-0 besteht. Gell? Und das ist sozusagen, um den Bogen jetzt ganz zu schließen, deswegen ist das parallele oder gleichzeitige Auftreten dieses Taktes und dieses Geldes sozusagen, das zwingt uns beides quasi unabhängig voneinander gleichzeitig, weil es eben uns noch heute bestimmt. Also das ist jetzt nicht, dass das, Sie hatten vorhin gesagt, weil das Geld jetzt so gedacht werden muss von sich aus, ja, muss auch die Taktempfindung so angenommen werden. Also das klang so nach einer historischen Bedingtheit. Aber Sie meinen nicht eine historische Bedingtheit, sondern eine formal-denkerische Gezwungenheit irgendwie, die diese beiden Sachen zusammenbringt. Ist das so? Also ich habe jetzt eigene Worte benutzt. Sie. Ja, gut, aber dieses formal-denkerische ist ja selber etwas Historisches. Also weil das Geld erst eben zu einem bestimmten... Warum ist das wichtig für Sie, dass das historisch ist? Weil ich beginne mit einer historischen Frage. Ja, aber was ist an dem, sagen wir mal so, was ist, dass das historisch ist, würde ich so zusammenfassen, es taucht mal auf. Aber wichtiger ist doch, es ist immer noch da, es geht nicht weg. Richtig. Das ist ja das, was Sie auch sagen. Mhm. Und ich finde dann, da sagen Sie dann nicht mehr so viel dazu, was das dann eigentlich bedeutet. Das war unsere Anfangsfrage. So what? Ist die Frage ununterbrochen, die man sich stellt, wenn man Ihr Buch liest. Und Sie sagen dann immer nur, große Entdeckung, wichtige Sache, müssen wir uns jetzt alle merken. Und dann gehen Sie wieder ins 17. Jahrhundert zurück. Und da wollen wir doch gar nicht hin. Ich meine, das ist jetzt die Freiheit des Lesers. Ja? Sie als Autor können sagen, ich muss da wieder hin. Ja? Aber können Sie nicht nachvollziehen, dass man dann noch ein bisschen mehr wissen will, warum das jetzt, sagen wir mal, was für Folgerungen daraus kommen? Und ich würde sogar noch weitergehen. Vielleicht hat Ihr Buch die erhoffte Wirkung oder Durchsetzung auch deswegen noch nicht so erfahren können, weil in dem Buch selber es so unklar bleibt, was daraus folgen könnte. Ja. Also, was kein Vorwurf ist, bei den meisten Büchern bleibt völlig unklar, was daraus folgen könnte. Dass man ein solches Lob so bösartig ausdrücken kann. ich stimme Ihnen da vollkommen zu und ich empfinde das auch. Nachdem ich dieses Ding hier abgeschlossen hatte, mich brennt natürlich auch die Frage, was daraus folgt. Konnte ich das jetzt nicht auch noch in diese 500 Seiten reinpacken. Es kostet genug Aufwand und Genauigkeit, um festzustellen, dass hier zum ersten Mal etwas auftritt. Das nächste, und Sie haben natürlich recht, das ist ja ganz wichtig, diese Denkform, die sich unter anderem eben in der Rhythmuswahrnehmung niederschlägt, aber, wie ich ja auch behaupte und zeigen könnte, ja auch die Naturwissenschaften entstehen lässt. Diese Denkform kommt halt da zum ersten Mal auf, aber weil das Geld ja bis heute in dieser gesellschaftlichen Rolle weiter wächst und noch sein Wesen sehr viel verstärkt hat, ist es klar, dass also diese Wirkung anhält. Die geht ja weiter. Das heißt, selbstverständlich muss jetzt die Frage weitergehen. Ich habe mich in diesem Buch knapp gefasst, um nur den Ursprungszeitraum natürlich zu fassen. Und selbstverständlich muss es jetzt weitergehen. Trotzdem, so mit diesem so what, das hat sich ja übrigens vorher am Anfang auf etwas bezogen, wo ich nur was zurechtrücken müsste, nicht meine Entdeckung beschrieben habe. Immerhin, also wenn mir jemand sagt, also es wurde jetzt jahrhundertelang überlegt, was um Himmels Willen war der Grund, und es gibt 165 verschiedene Theorien darüber, warum die Naturwissenschaften entstanden sind, warum das neuzeitliche naturwissenschaftliche Denken da ist. Es gibt da eine Latte von Erklärungen, und es gibt die irgendwann mal eben enttäuscht zeigen müssen, dass alle diese Erklärungen nicht stimmen. Und wenn es jetzt eine Erklärung dafür gibt, dann wäre das schon auch mal was. Also eben da, worauf man jetzt nicht, klar, kann man da mit der Schulter zucken, aber es wäre schon mal, also ich wäre stolz drauf. Also es ist schon... Ich finde, also selbst wenn man jetzt feststellen muss, es folgt nichts daraus, ich kann die Finanzkrise jetzt damit nicht bemeistern, würde ich doch dann auch sagen, ja gut, dann ist es halt eine Erkenntnis, die sich auf 17. Jahrhundert bezieht, aber auf jeden Fall, ja, auf etwas im 17. Jahrhundert, was da zum ersten Mal auftaucht und was heute garantiert an Kraft zugenommen hat. Ja. Das ist ja eine. Ich würde auch gerne mal noch zu Ihrer Schreibweise kommen. Also du hast gesagt, das Buch ist gut geschrieben. Ich sehe hier zwei verschiedene Schreibweisen. Ich sehe also eines Teils einen Erzähler, so wie Sie das jetzt hier auch machen. Und das müssen Sie auch noch mal erklären. Es gibt dann auch hier so nette Schemata in dem Text, die nicht immer erklärt sind. Und dann sehe ich jemand, der wirklich mit zusammengebissenen Zähnen immer wieder sagt, muss. Zwang, also wie oft das Wort muss in dem Text vorkommt, das ist unglaublich. Und dann auch so schöne Sätze wie, ich weiß, ich wiederhole mich. Also das, ja, das steht auch ungefähr 25 Mal da. Also ich hätte nur viel sparen können an diesem Text. Insofern weiß ich nicht, ob Sie selbst auch sozusagen diese zwei Seelen in Ihrer Brust haben oder wie überhaupt dieser ganze Schreibprozess vor sich gegangen ist und was wir immer noch nicht wissen, was war eigentlich der Auslöser. Also diese zwei Seelen, die gibt es natürlich. Denn zum einen entsteht das Ganze aus einem sehr sinnlichen Phänomen. Um aber weiterzukommen, gibt es nur eins, nämlich die absolut gnadenloseste Genauigkeit. Und wenn dieses Buch, Achtung, wenn das Buch oft von Zwang und von Muss schreibt, dann weil es einen Zwang beschreibt, es diese Taktwahrnehmung hat etwas Zwingendes. Es ist ein zwingender Reflex, über den, also etwas wirklich vollkommen unwillkürlich Arbeitendes, also bei dem es wichtig ist, dass man nicht drüber nachdenkt und entscheidet, so, jetzt will ich mal Takte rhythmisch empfinden, und wenn ich jetzt heutige Musik höre mit dem Bum, Bum, Bum, dann ist es keine Entscheidung, keine freie Entscheidung von mir, empfinde ich das als rhythmisch oder nicht, sondern ich empfinde es als rhythmisch. Selbst wenn mir der Rhythmus jetzt nicht lieb ist oder langweilig oder irgendwas, aber es geht, also Achtung, es geht insofern in diesem Buch, ist der Gegenstand ein Zwang. Gell? Ja, aber das ist, das empfinde ich dann so als Ausbeutung dieses ganz normalen Masochismus, mit dem man zu lesen anfängt. Wissenschaftliche Bücher, gerade Ihr Buch, kann man nach der dritten Seite nicht weiterlesen, ohne zu wissen, dass einem da jemand was sagen will. Jeder Leser ist bereit, dann zu lernen. Und ich habe, um das Spiel von den zwei Autoren vielleicht auch nochmal aufzugreifen, ich habe auch zwei Autoren kennengelernt, nämlich den einen Autor, der mich davon überzeugen will, dass bestimmte Dinge um 1600 passiert sind, und diesem Autor glaube ich voll und ganz. Also das fand ich in vielerlei Hinsicht überzeugend, nicht immer so aufregend, aber überzeugend. Und dann habe ich noch diesen anderen Autor, der auch dieses Gezwungene, das, was sozusagen resultiert aus dem, was da mal entstanden ist. Und dieser Autor ist mir ganz vage und ganz ungenau. Also wie soll ich das beschreiben, wenn ich das vergleiche mit anderen? Also es gibt in der Geschichtsschreibung seit dem 19. Jahrhundert diese Epochenrekonstruktion, wo man eben andere Völker beschreibt als solche, die aus ihrem Denken, aus ihren Sitten und so weiter nicht heraus können, weil sie eben Griechen sind, weil sie eben Römer sind oder Kelten oder was auch immer. Diese Figur gibt es und die ist natürlich auch über die Ethnologie dann sozusagen schon umgekippt worden und wir können uns selber beschreiben als Leute, die aus bestimmten Dingen nicht heraus können und so weiter. Da gibt es ja nun ganz viele, die Reiseliteratur ist da voll davon. Und es hat ein bisschen was von so einer reiseliteraturmäßigen Einsicht, wenn ich mich dann also eben als taktmäßig beschränkten Europäer verstehen muss, der sozusagen für viele andere Musik kein Verständnis haben kann, weil er eben dummerweise sozusagen aus Europa da nicht rausgekommen ist, obwohl ich da auch so meine Zweifel habe, auch was die Tonarten angeht, habe ich so meine Zweifel, ob wir wirklich so beschränkt sind. Und ich sehe dann, dass Sie so eine Denkform beschreiben wollen, dieser Denkform eine gewisse Gewalt zubilligen wollen. Sie sagen auch, das ist nicht sozusagen beliebig, was wir denken. Wir müssen das so denken, ja, das Geld und auch diesen Takt. Und diesem Gedanken würde ich gerne folgen. Wie gesagt, jeder Leser ist einigermaßen masochistisch und möchte sich da belehren lassen, züchtigen lassen, was seine bisherigen Vorstellungen angeht, ja. Und da sind sie aber so ganz wenig ausführlich. Das meinte ich mit der Frage, man sieht nicht so richtig, was daraus folgt, weil man auch gar nicht richtig sieht, was damit verbunden ist, außer dass es irgendwann mal im 17. Jahrhundert entstanden ist. Aber was da dranhängt, was sozusagen unsere Unfähigkeit, unsere Grenzen dann auch bestimmt. Ich weiß ja nicht, ob Sie das beschreiben wollten oder ob das vielleicht in einem anderen Buch nochmal hervorkommt. Also ja. Das sind so die Bedauerlichkeiten meinerseits. Ja, gut. Also da kann ich nur jetzt sagen, dass mir, als ich das geschrieben habe, sind sozusagen an allen Ecken und Enden diese Dinge aufgefallen, an die jetzt daraus folgen würden. Und das war sozusagen die größte Askese dabei, mir die ganzen Exkurse zu versagen, also diese Anschlussstellen zu verfolgen. Denn es hat diese 500 Seiten gekostet, um nur diesen einen Beweisgang zu machen. Und ich finde, es ist wichtig, diesen Beweis zu führen. Und es ist ein anderes Buch oder es sind mehrere andere Bücher und Bücher, die nicht ich eventuell schreiben muss. Es ist ein anderes Buch oder eben andere, die das sich dann mal vornehmen, was daraus folgert. Ich führe jetzt das nicht, diesen Beweisgang jetzt nicht aus, aber wenn es so ist, dass die Grundlage der neuzeitlichen Philosophie, nämlich das ist das Denken in Subjekt-Objekt. Ja? Also das ist die absolute Grundlage der neuzeitlichen Philosophie, tritt mit Descartes auf, heißt bei Descartes noch nicht so, aber zieht sich dann durch. Also die neuzeitliche Philosophie bis natürlich auf die Modernen, die das dann auch wieder gerade bekämpfen, die Subjekt-Objekt-Spaltung. Das macht die neuzeitliche Philosophie aus. Nach meiner Entdeckung, die ich jetzt einfach so behaupte, jetzt nicht ausführen kann, geht diese Grundlage des gesamten europäischen philosophischen Denkens, geht diese Grundlage auf die Tatsache zurück, dass unsere Gesellschaft vom Geld vermittelt wird. Also dass wir die Hauptsache unserer Lebensmittel, dass wir die Hauptsache dessen, wovon wir leben, über Geld kriegen und nicht auf andere Weise. Also das, was wir heute erleben, dass sozusagen weltweit alles vom Geld abhängt, das ist natürlich um 1600 noch nicht so stark, aber da ist der Umschlag, dass die Dinge, wovon wir leben, mehr vom Geld abhängen als von irgendwelchen anderen Abhängigkeiten. Andere Abhängigkeiten gibt es heute auch immer noch, natürlich. Im Regen, Regen, Sonne und so weiter, da spielen immer noch eine Rolle dabei, ob irgendwas wächst oder nicht. Wie wir im Alltag an unsere Mittel, von denen wir leben, kommen, das hängt hauptsächlich vom Geld ab. Das weiß jeder. Und dass es zu dieser Hauptsache wird, das ist eben etwas Neues, was um 1600 beginnt. Und wenn jetzt das dazu führt, dass wir sozusagen in einer nicht reflektierten Form am Geld lernen, in diesen Einheiten zu denken, die dann eben die Einheiten werden von Subjekt und Objekt, dann ist doch das eine Erkenntnis, die einen schon eigentlich die Ohren schlackern lassen könnte, dass also diese Riesenanstrengung der neuzeitlichen Philosophie, also bis Hegel oder was weiß ich, wo wie kompliziert sich die Philosophie damit rumschlägt mit dem Subjekt-Objekt-Verhältnis, dass die nach einem unwillkürlich vorgegebenen und eben zwingend vorgegebenen Gegenüber von Einheiten denken, die sich auf solche Weise bedingen. Was nicht, es gibt bisher keinerlei Erkenntnis davon, dass die Philosophie irgendwas anderes macht, als eben irgendwie an Traditionen anzusetzen und mal dann gibt es den Einfluss und dann hat der mal die Idee gehabt und der. Ja, Sie haben Hirschberger gelesen, das ist natürlich eher peinlich, ja. Wenn Sie dann das aus so einem katholischen Populärautor zitieren, der war zwar früher mal so der Klassiker der Philosophieausbildung, aber da findet man dann solche, von daher kommend kann man solche, wie ich finde, absurd naiven Ideen haben, dass man irgendwie, Sie haben das jetzt x-mal beschworen, dass irgendwie das Subjekt-Objekt aus dem Gelddenken kommt, aber ich kann es nur als Ihre persönliche Beschwörung akzeptieren. Ich habe es noch nicht eingesehen. Geben Sie mir doch mal irgendeine Hilfe. Ich wollte übrigens das Mikrofon auch ins Publikum machen. Ja. Das momentan finde ich jetzt ausgesprochen unfair, weil Sie so tun, als ob ich hier angetreten wäre, jetzt mit meinen letzten Reden, das hier auszuführen. Ich habe ausdrücklich gesagt, das kann ich jetzt nicht. Das überspringe ich. Ich habe jetzt selbstverständlich nicht ausgeführt, wie das Subjekt-Objekt-Verhältnis mit diesem Geld-Ware-Verhältnis zusammenhängt. Das habe ich jetzt nicht getan. Das brauchen Sie nicht zu tun, als ob ich jetzt versucht hätte. Und Sie können immer nur noch sagen, nee, das hat mich jetzt nicht überzeugt. Beweis wird ja nicht verkehrt. Der wird ja nicht wie im Gericht geführt mit bestimmten Indizien, sondern Sie müssten mir die Brücke angeben, über die ich gehen sollte. Das finde ich eben auch im Buch nicht. Das bezog sich jetzt nicht nur auf das. Ich glaube, wir sollten das jetzt mal stehen lassen, weil wir noch zwei, drei andere Dinge vielleicht wissen wollten. Ich hatte Sie ja gefragt nach der Rolle der Metrik. Und da liegt ja da hinten auch noch ein früheres Werk von Ihnen. Und mich würde das mal ganz praktisch interessieren, warum interessiert man sich für so ein Gebiet? Und Sie machen ja auch Theater, hat das damit irgendetwas zu tun? Hat das mit Dramenrezitation zu tun? Ja, tatsächlich habe ich eine tiefe Liebe zum Rhythmus und insbesondere natürlich auch zum sprachlichen Rhythmus. Ja. Und für mich war es, als ich eben klassische Philologie studiert habe, ich hatte einen wunderbar in der Hinsicht begabten Professor, der das Lateinische wunderbar eben auch spricht immer noch, der lebt. Das ist Wilfried Stroh, der jetzt bekannt wurde mit diesem Buch Latein ist Todes, liebe Latein. Und der eben auch diese antiken Verse so sprechen konnte, dass man diesen antiken Rhythmus eben daran empfunden hat. Und dann eben empfindet, Achtung, das hat mit dem Rhythmus, was für uns rhythmisch ist, nichts zu tun. Das hat einen eigenen Reiz, eventuell eben auch den Reiz des Exotischen, weil es eben nicht nach unserem Muster geht. Und das haben Sie schon in dem früheren Buch so thematisiert? In diesem kleinen Metrikbüchlein. Da geht es eigentlich nur darum, festzuhalten, dass diese absolut gängige Lehre, also die wird man ausnahmslos finden. Die Erklärung neuzeitlicher Verse, also insbesondere jetzt deutsche, aber es gibt ja auch andere Verse, die nach Beton, Unbeton gehen. Die Erklärung ist immer, was auch immer Sie da garantiert haben Sie das so gelernt in der Schule oder vielleicht auch im Studium, weiß ich nicht, dass der Rhythmus von betont, unbetont da, dass diese Betonungen oder Nichtbetonungen einfach in den Silben selber liegen. Gell? Also die Silbe ist betont, dann kommt eine betonte Silbe, unbetonte, betonte, unbetonte. Und das heißt, sämtliche Bestimmungen, die sozusagen einen Rhythmus ausmachen würden, oder den Klang und den rhythmischen Klang eines Verses, würden in der Sprache selber liegen, also würden im Sprachmaterial selber liegen. Das ist die gängige Lehre. Und dieses Büchlein strengt sich nur eben an, zu zeigen, dass das nicht sein kann, weil da alle möglichen Fälle, genau die Fälle, die eben es jedem Sterblichen immer wieder schwer machen, auch einfache Verse nach betont, unbetont zu skandieren. Warum? Weil eben die Silben nicht sagen, Achtung, ich bin betont und nee, ich bin nicht betont. Manche sagen das, aber nicht alle. Ja. Eben eine ganze Reihe von Silben sagen das nicht. Wenn wir es aber plötzlich lesen als Vers, sagt jedes Element, ja, gut, also gut, ich bin betont. Weil das ist absolut nötig, eben dass da etwas in unserer Wahrnehmung noch eingreift und eine Silbe, die vielleicht der es wurscht ist, ob sie betont oder unbetont ist, packt und sagt, nach meinem Muster musst du jetzt eine betonte sein und du folglich eine unbetonte. Gell? Da ist etwas in uns aktiv. Gell? Und das entflammt mich halt. Ja, das merkt man. Und jetzt erklären Sie uns doch bitte noch, was dieses Schema zu bedeuten hat. Ja, also das ist hier ein bekanntes Beispiel einer optischen Täuschung. Also diese strahlenförmig angeordneten Linien und dann zwei Parallelen, die da durchlaufen. Und wir haben, zumindest wenn das Blatt ganz plan liegt, dann den Eindruck, dass diese Linien gebogen sind. Es gibt diese optischen Täuschungen, kennen Sie zahllos. Es gibt Fälle, wo auf irgendwelchen Linien dann sehen wir helle Punkte, die überhaupt nicht da sind, und Linien schief oder die gerade sind oder Linien gerade, die schief sind und so weiter. Das kennen Sie alles. Das habe ich jetzt im Buch jetzt nur verwendet als Beispiel dafür, dass unsere Wahrnehmung mit dem, was es sozusagen objektiv aufnimmt, was unsere Wahrnehmung objektiv aufnimmt, etwas anfängt und es verändert in einer bestimmten Weise. Also hier sind objektiv diese beiden senkrechten Linien parallel und trotzdem, ob wir wollen oder nicht, sehen wir sie gebogen. Ja? Also diese optische Täuschung ergibt sich unwillkürlich, zwingend, ja? Das ist der Zwang, um den es geht, den ich bitte nicht selber ausüben will, sondern gegen den ich eigentlich was habe, aber ich beschreibe ihn. Und das eben nur als, das ist ein bekanntes, also sozusagen in der optischen Wahrnehmung ist es bekannt, dass es sowas gibt, gell? Dass wir etwas anderes sehen, also als gesehen wahrnehmen, als was wirklich objektiv zu sehen ist. Was Entsprechendes hat es auf sich mit den Klängen, wenn wir Takte hören, gell? Auch da hören wir betont, unbetont, auch wenn die Töne oder die Einheiten, die Zeiteinheiten nicht für sich genommen stärker, schwächer, stärker, schwächer, stärker, schwächer gespielt werden. Das können sie auch natürlich. Aber wenn wir zum Beispiel, das Üblichste an Musik, was heute läuft, mit dem Bum, Bum, Bum, Bum, Bum, da ist dieses Bum, Bum, Bum in aller Regel gleich stark. Da wird nicht immer, kann auch passieren, wird nicht immer gespielt Bum, Bum, Bum, Bum, Bum, Bum, Bum, Bum, sondern Bum, Bum, Bum, Bum, Bum, Bum. Sie reden jetzt von Techno oder was? Ja, genau. Also sicher eben die meiste Musik hat irgendwie so einen laut mitgeschlagenen Grundbeat, und da hören wir eben doch unwillkürlich 1, 2, 1, 2. Aber würden Sie denn jetzt andere Musik dann als Ausnahme, die Regel bestätigt, dann akzeptieren? Bei Messiaen zum Beispiel hört man das nicht, und es gibt auch Jazzmusik, wo man das verliert, dieses Gefühl. Genau, das ist jetzt der Einwand. Der immer kommt. Der ist ja auch hier schon längst aufgenommen. Das ist der Einwand. Wenn unsere Rhythmuswahrnehmung uns dazu bringt, Takte als rhythmisch zu empfinden, Gibt es dann folglich ausschließlich noch Musik, die nach Takten aufgehört werden kann? Nein, natürlich nicht. Unsere Rhythmuswahrnehmung zwingt ja nicht dazu, ihr zu folgen. Wir können ja, und das ist eindeutig eine musikalische Entwicklung des 20. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts lösen sich die avancierten Komponisten lösen sich erstens eben von der Dur-Moll-Tonalität und vom Taktrhythmus. Ja? Das heißt, die strengen sich nachgerade an dem, was unserem Gehör sozusagen eingeht, dem Widerstand zu leisten. Und was ich Messiaen, dann natürlich, es gibt genug immer wieder Sequenzen, wo Messiaen auch nach Takten komponiert, aber es gibt natürlich auch Dinge, in denen der Takt vermieden wird. Gerade vielleicht auch, auch das würde ich unbedingt, zum Beispiel, das ist eine Folge zum Beispiel, was folgt jetzt daraus? Zum Beispiel eine Erklärung dafür, warum Anfang des 20. Jahrhunderts dieser Widerstand plötzlich empfunden wird. Es gibt einen Widerstand gegen den Taktrhythmus und es gibt sozusagen einen großen Triumph des Taktrhythmus, nämlich in der jetzt grob gesagt U-Musik, also im Jazz, in der Musik. Es gibt dann eine Spaltung der Musik in eine höhere, obere Sparte und da gibt es die Musik, die sich also gegen unsere Hörgewohnheit, wie man es sich vorstellt, als ob wir nur daran gewöhnt wären. Nein, es ist ja etwas, was wir aktiv in unserem Gehör leisten, nicht nur, woran wir uns gewöhnt haben. Also etwas, was gegen das verstößt, was unser Gehör will, was es eben braucht. Das ist die eine Sparte der Musik. Aber gleichzeitig eben ist dieses Takthören so stark geworden, dass es eben dann eine eigene Sparte der Musik gibt, die gerade dem nachgibt, wo plötzlich das Schlagzeug kommt, damit der Taktschlag auch noch geschlagen wird. Beethoven geht auch nach Takten, aber der braucht kein Schlagzeug. Da haben wir es also Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer Entwicklung zu tun, diese Wahrnehmungsleistung stärker wird. Also zum einen dann verlangt eben nach einer stärkeren Markierung der Taktteile und zum anderen eben auch den Widerstand dann hervorruft. Darf ich Sie vielleicht abschließend noch fragen, was Pläne eventuell für weitere Texte sind? Also auf welchen Gebieten, welchen Texten Sie nachgehen würden? Ach so, oder ja. Wollen? Also wirklich, Sie sprechen mir nur aus dem Herzen. Es ist natürlich mein Plan. Das empfinde ich ganz stark, die Notwendigkeit zu zeigen, was da jetzt aus folgt. Aber das kann jetzt, ja gut, und also in der Philosophie sind bisher, habe ich das sozusagen in einer Trias, sozusagen die Entwicklung dargestellt im 17. Jahrhundert, also als erster Descartes, der überhaupt mal eben die Welt strikt in zwei Einheiten einteilt, eben die res cogitans und res extensa. Und dabei, weil er die eben konstruiert in diesem reinen Verhältnis, ja, nein, in alle möglichen Schwierigkeiten gerät. Spinoza als einer der Hauptschwierigkeiten schon mal meistert, schon aus dem Wege räumt und Leibniz, der das dann also sehr viel weiter treibt, was aber dann auch wirklich eben Züge dieser Philosophie, Züge von Wahnsinn auch verleiht, also dieses Universum aus den wie heißen sie? Aus den Monaden, genau. Es ist ein Wahnsinn, aber gut, das können wir jetzt. Muss ich Ihnen gestehen. Also, ich meine, meine Kritik kommt dann immer so merkwürdig daher, aber ich hatte bei der Lektüre des Buches auch manchmal das Gefühl, sie sind wahnsinnig, aber so wie der junge Schelling wahnsinnig war. Ja? Also, weil da kommt das mit dem, ich bin ja fasziniert von Ihren Ausführungen. Also, dieses Subjekt-Objekt-Denken, was der junge Schelling problematisiert im Hinblick darauf, was es überhaupt am Gange hält, ja? Und ob man da raussteigen kann. Das ist so eine ähnliche Frage. Kann man aussteigen aus einem Denken, was man gerade mal schafft, sich selber selber vorzustellen. Mhm. Und zwar als etwas vorzustellen, was das eigene Denken noch mitmobilisiert. Das ist eigentlich ein ziemlich paradoxer Gedanke. Ja? Ja. Mhm. Ich denke gerade das, was mich denkt. Ja? Komme ich da überhaupt wieder raus? Ja? Also manchmal hatte ich das Gefühl, diese Höhe sozusagen des philosophischen Wahnsinns sei erreicht. Ja? Mhm. Ich glaube, das sollte ein Schlusspunkt sein. Wir machen jetzt mit Musik weiter und können ja das Gespräch auch weiterführen. Ich habe noch was vergessen, was ich öfter vergesse. Dank an den Sponsor und Dank an die Damen. Ich habe es ja versucht, mit der Metrik einzufügen. Und wie immer Entschuldigung auf den Knien meines Herzens. Ja, wir haben da hinten das Buch und das lässt sich lesen und kaufen. Ja, vielen Dank, Eske Bockelmann. Vielen Dank.